Labor für Entrepreneurship zu Gast Hartmut Frech. Er guckt schon sehr verheißungsvoll. Wir kennen uns ziemlich lange, ich glaube so 30 Jahre. Ich habe von ihm gehört zum ersten Mal, da ging es um Gestalttherapie und ich glaube, er war der Erste oder einer der Ersten, der damals so von Fritz Perls aus Kalifornien Gestalttherapie nach Deutschland geholt hat. Hat da viel Erfahrung. Hochschullehrer für Psychologie, das war das Ausgangsfach, Psychologie. Viele Jahre an der TU Berlin und beschäftigt sich jetzt mit einem zunächst mal überraschenden Thema, so für die Normalbetriebswirtschaftler jedenfalls, Management und Spiritualität. Können wir erstmal so gar nichts Richtiges mit anfangen, außer dass wir uns vielleicht ein bisschen wundern und wissen, dass so die meisten Manager ja alles andere sind als spirituell. Und ja, die erste Frage: Wie kommt das zu so einem Thema? Was ist der Hintergrund? Wie kann man das verstehen? Was ist das Wertvolle an Spiritualität oder was könnte das Wertvolle sein für Management? Ja, hier rein. Ja. Ich habe eine ganze Zeit lang in meinem Leben mich mit Spiritualität beschäftigt. Das ist immer ein bisschen merkwürdiges Wort. Ich weiß gerade aus meiner Generation, die so die 68er sind, wenn die überhaupt das Wort hören, dann gehen denen schon innerlich die Haare hoch und die denken sofort an irgendwie Esoterik, irgendwelche merkwürdigen Steine oder Auspendeln und alles mögliche Kram und da sagt man, was hat das eigentlich damit zu tun? Das war eigentlich nicht mein Ansatz, sondern ich bin eine ganze Zeit lang mal in Nepal gewesen und habe dort relativ lange Meditation gemacht. Und da ich in meinem Leben auch sehr viel Fortbildung für Manager gemacht habe und ich gleichzeitig eben Gestalttherapeut war, habe ich mich gefragt, wie kann man diese Richtungen in meinem Leben eigentlich zusammenbringen, wo ich jetzt nicht mehr in der Universität bin. Und der Hintergrund war, dass ich dann eine Untersuchung gemacht wird, die vielleicht ganz interessant ist für hier. Ich habe nämlich eine ganze Reihe von Unternehmern, Managern befragt, die sich auf einen spirituellen Weg begeben haben, die also in ihr Leben eine ganze Menge an Meditationen und solchen intensiven Übungen einbezogen haben und habe sie gefragt, was hat das eigentlich mit eurem Leben als Betriebsleiter zum Beispiel zu tun, die ein mittelständisches Unternehmen zum Beispiel, warum macht ihr das? Und da war es natürlich interessant, weil wie bringen die das eigentlich zusammen, die eben sagten, nicht wie viele, privat mache ich sowas in dieser Richtung, ne? Das ist nett, oder ich gehe mal in die Kirche und so weiter, und dann kommt das richtige Businessleben, das funktioniert nach was ganz anderem, ne? Gebt Gott, was Gottes ist, und dem Geist. Was Kaisers ist, ne? Getrennte Welten. Die Leute haben versucht, beides zusammenzuknüpfen und zu fragen, leite ich einen Betrieb, was bringt es mir bei der Leitung eines Betriebes, wenn ich mich sehr stark, einen Teil meines Lebens damit beschäftige, dass ich in mich hineingehe und Zeit für mich selbst nehme, für mein intensives inneres Leben. Das tut man zum Teil auch in der Therapie, manche gehen auch in die Therapie, die aber sagten, ich nehme mir Zeit für mich selbst. Und das, glaube ich, ist eigentlich das Wesentliche dabei. Das, was spannend war dabei, und ich glaube, das ist für Sie auch interessant, ist, dass was bei den Managern für das Wichtigste war, dass sie eine sehr intensive Erfahrung von Verbundenheit erlebt haben. Ich glaube, das kennen Sie alle. Sie können sich, wenn Sie zum Beispiel in einer Arbeitsgruppe arbeiten, plötzlich entsteht eine Atmosphäre, die mehr ist als nur Ihre Idee, sondern das ist die gemeinsame Idee. Plötzlich entsteht etwas, was mehr ist als die Summe der einzelnen Leute. Und wenn Sie in solch einer Gruppe sind, werden Sie merken, da entsteht ein Geist und eine Intensität, die ganz wesentlich ist. Und da fühle ich mich aufgehoben und gesehen und trotzdem ist es mehr als das, was ich selbst bin. das haben viele auch, wenn sie in die Natur gehen, dass sie plötzlich Verbundenheiten empfinden, die für sie ganz wesentliche, intensive Erlebnisse sind. Das Wesentliche für die Manager ist dabei gewesen, dass sie dadurch, dass sie sehr intensiv auf sich Zeit genommen haben, das ist das Entscheidende, sie haben sich Zeit genommen für sich selbst, für ihre eigene Ruhe und in sich selbst hineingesehen haben. Und diese Zeit, die sie sich da genommen haben, war ganz wesentlich, wie sie dann ihre Unternehmungen angegangen sind. Sie haben ein ganzes Stück innerer Freiheit gewonnen dadurch. Sie haben auch merkwürdigerweise, das klingt komisch, ein anderes Gefühl von Ethik bekommen. Wir reden ja heute viel über ethische Kataloge, die sich jede Firma gibt, sich einen Ethikkatalog und so weiter. Und die kriegen dadurch, dass sie eine Art von Verbundenheit erleben, ein ganz anderes Gefühl für andere Leute, so quasi unter dem Gesichtspunkt, die erleben, wenn ich bestimmten Leuten etwas antue, tue ich es mir quasi selbst an. Und das heißt, dann lasse ich das. Da brauche ich nicht Ethik im Kopf zu haben. Dann habe ich eine Ethik im Herzen, bei mir selbst. Das wollen sie alle, aber sie merken, in welchen Zusammenhängen, die häufig unethisch sind, sie sind. Und dann verliert man das in den Zwängen eigentlich. Ich meine, diese Art von sich selbst Zeit nehmen, ist etwas, was ganz entscheidend ist für den Druck, der normalerweise in solchen Unternehmungen herrscht, und auch gerade wenn sie etwas Neues entwickeln, dann sind sie dauernd mit dem Gedanken bei dem Projekt und bei anderem, und viele verlieren sich selbst dabei, den Kontakt zu sich selbst und auch zu den Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten. Also viele dieser Manager machen zum Beispiel andere Führung. Die sorgen in ihren Sitzungen mit Kollegen, mit denen die zusammenarbeiten, nehmen sie sich zum Beispiel Zeit, dass sie vorher eine Phase haben, wo jeder mal etwas darüber erzählt, wo er jetzt im Augenblick in seinem Leben steht, was ihn eigentlich persönlich angeht. Und da entsteht eine andere Atmosphäre, ehe man dann zu den Sachen übergeht. Und das ist etwas, was dort als sehr hilfreich empfunden. Warum die Manager gewählt? Eigentlich klingt es doch so, als bräuchte das jeder von uns. Die brauchen es ganz besonders, oder wie kommt das zustande, dass diese Gruppe Manager gewählt wurde? Weil ich mit Managern viel zu tun hatte und ich immer wieder merkte, dass dieses Thema einfach weggeschoben wird, und diejenigen, die es für sich tun und sehr davon profitieren, trauen sich auch kaum darüber zu reden, dass es für sie wichtig ist und dass es Folgen hat, dass zum Beispiel diese Manager sagen, sie sind wesentlich risikobereiter geworden, weil sie eine andere Kraft in sich selbst spüren und plötzlich sagen, so ein Gefühl haben von, das wird schon gut gehen, und Risiken übernehmen, die sie früher nicht übernommen. Also es gibt eine ganze Menge von Wirkungen da in dieser Hinsicht, die die Manager selbst als für sie sehr wichtig empfunden haben. Ich glaube, das ist überzeugend dargelegt, dass man das braucht. Jetzt so für uns vielleicht die Frage, braucht man einen Lehrer, braucht man einen Guru, braucht man irgendjemand, der das kann und einem dabei hilft, oder kann man es ein Stück allein? Man muss nicht gleich einen Lehrer oder einen Guru haben. Das Schwierige ist, das werden Sie merken, sich für sich selbst Zeit zu nehmen und mal einen Moment sich hinzusetzen und mal nicht die alten Gedanken in sich herumrattern zu lassen, ist eine ungeheuer schwierige Aufgabe und bedarf der Disziplin. Häufig sind da andere hilfreich für, denn man nimmt sich das vor, ja, ich mache das, ja, das ist wichtig, ich glaube, das sehe ich ein. Ne? Und dann, wenn ich es aber mache, sage ich, ja, dann müssen wir noch ein bisschen verschieben, das hat ja, irgendwann wäre ich wieder Zeit, aber im Augenblick geht es gar nicht. Also genau wie wenn Sie anfangen wollen, Jogging zu machen, ne? dann ist das doch in der Anfangsphase so schwierig und dann quälen sie sich raus. Und da ist häufig hilfreich, wenn irgendeiner anruft, du, wir haben uns doch verabredet. Okay, ja gut, dann gehen wir also los. Und irgendwann sind sie so weit, dass sie merken, das ist wichtig, es entsteht ein Bedürfnis danach. Also es ist hilfreich, sich erstmal Menschen zu suchen, die in einer ähnlichen Weise, und da gibt es eine Menge Leute, die dann einfach in einer ähnlichen Weise sich auf einen Weg begeben oder sich Zeit nehmen für sich selbst, dass ich in dieser Art von mir für mich selbst Zeit nehmen erstmal hineinkomme. Und darum ist es hilfreich, ob ich gleich zu einem sogenannten Guru gehe, das finde ich dabei gar nicht so wichtig. Das ist dann, viele tun das, die dann sagen, ich möchte noch mehr Anregungen auf dem Weg haben. Die, die wir gefragt haben, waren meistens welche, die haben das schon seit 10 oder 20 Jahren gemacht. Aber viele joggen auch 10 oder 20 Jahre immer schon. Das ist eine andere wichtige Sache. Aber dieses seinen anderen inneren Anteil und die Verbundenheit zur Umwelt zu erleben, ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Sache. Gerade wenn man ein neues Projekt anfängt und versinkt in den Dingen, die auf einen zukommen. Und das habe ich immer wieder erlebt, die Menschen, die dort drin sind, verlieren sich selbst, verlieren ihren inneren Halt, ihr inneres Zentrum. Und das, glaube ich, wenn ich das habe, ist das viel Kraft. Und das ist nichts Großartiges und nichts ja, Heiliges oder sowas, braucht man gar nicht dabei zu haben, sondern diese Möglichkeit, sich für sich selbst Zeit zu nehmen, ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Gesichtspunkt. Ist das die Bildungstradition, die sehr alte Bildungstradition, dieses Erkenne dich selbst? Ist es ein Stück weit der Versuch von Selbsterkenntnis oder ist es nochmal was anderes? Ich würde es gar nicht als, das klingt schon wieder so, als hätte ich ein Ziel. Also ich setze mich jetzt hin und jetzt versuche ich mal, mich selbst zu erkennen. Und dann setze ich mich hin und was erkenne ich denn nun über mich selbst? Was ist nur gerade rausgekommen? Ist da irgendwas, habe ich was gesehen? Dann denke ich, nee, war eigentlich nichts. Das ist, sobald ich zielgerichtet in der Richtung bin, das ist ganz merkwürdig. Die Zielrichtung ist eigentlich nicht das Ziel, sondern es ist mehr der Prozess, dass ich mir Zeit nehme und das akzeptiere, was im Augenblick bei mir einfach vorhanden ist. Was da ist, ich registriere, nehme wahr, und lass es erstmal dabei und bin nicht zielgerichtet. Viele, die so einen Weg begehen, die denken dann, irgendwann wäre ich heilig oder dann öffnet sich der Himmel für mich oder sonst irgendwas. Das ist nicht das Wichtige, das ist nicht das Ziel. Das kann auch sein. Also alle die spirituellen Traditionen zeigen, dass unser Gehirn anscheinend zu anderen Wahrnehmungen fähig ist, wenn wir es in einer anderen Weise trainieren. Denn das, was ich beschreibe, ist ja ein Training, sich hinzusetzen und meine Gedanken auszuschalten, ist nicht, was wir normalerweise in unserem Leben lernen. Ich lerne etwas anderes. Und damit erschließe ich möglicherweise Bereiche in meinem Gehirn, die mir Bezugsmöglichkeiten eröffnen, die vorher nicht da sind. Da ist ein riesiges Potenzial, liegt da eigentlich noch. Und alle die Traditionen sagen, das ist eine Art von Übung, die mir eine ganze Menge Möglichkeiten erschließt. Wenn ich aber sage, ich setze mich hin, um jetzt die großen Möglichkeiten zu erschließen, dann ist man schon meistens verratzt. Sondern ganz klein anfangen und sagen, etwas anderes tun, Zeit für sich selbst nehmen, sich hinzusetzen und mal in sich hineinzusehen und sich für sich Zeit zu nehmen. Das ist der Beginn. Das ist einfach der Beginn davon. Und dafür braucht man dann vielleicht auch ein paar Leute, die das mitmachen. Sonst lässt man es. Neue Verhaltensweisen lernen sich nicht so leicht. Wenn man aus dem Bildungssystem kommt, und damals, als wir anfingen, war ja die Hoffnung, dass man Bildung vor allem an den Universitäten in einer Art macht, wo man nicht nur Wissen abbekommt und das dann abgeprüft wird, sondern wo es um Zukunftsentwürfe geht, um kritische Einstellungen. Und heute sind wir in einem Bildungssystem, was vielleicht verschulter ist als jemals zuvor. Und Universitäten sind mehr so höhere Bildungsanstalten, wo Wissen vermittelt wird. Gegen alles, was dagegen vorgewandt wurde und gegen alle Schul- und Universitätskritik, hat sich doch vielleicht mehr als früher noch durchgesetzt, eine Art von verschulter Betrieb mit vorgegebenen Inhalten. Das sage ich deswegen, weil dieses Verständnis von Bildung ja ungefähr das Gegenteil von dem ist, was du sagst. Klar. Also nicht in die Bibliotheken gehen und angestrengt lesen und sich auf eine Prüfung vorbereiten und das wiedergeben, was man da gelesen hat, sondern was ganz anderes, eine andere Qualität. Das wäre eine Zusatzqualität. Natürlich muss ich in die Bibliothek gehen und lesen und mir Wissen aneignen und mir etwas erarbeiten. Natürlich, das gehört dazu. Aber die Frage ist immer, das, was das Bildungssystem ja heute macht, dass ich nur noch das kann. Ich kann nur noch möglich sehen, dass ich die Punkte kriege, dass ich diese Arbeit schreibe und dass das, was wir uns noch leisten könnten, mal über den Tellerrand hinausgucken, nach anderen Inhalten, auch mal eine andere Veranstaltung besuchen, um seinen Kopf mal ein bisschen frei zu kriegen, frei zu diskutieren, geht heute ja gar nicht mehr. Man muss seine Seminare abhaken und das ist eigentlich ist das eine Katastrophe. Das haben wir alles schon in einer anderen Weise besser gehabt und es ist ziemlich Unsinn. Wir sehen aber auch, dass der ganze Bologna-Prozess, wenn wir jetzt da sind, wieder aufgerollt wird, weil die Universitäten merken, dass es einfach so nicht geht und dass man einfach ja, Wissenskrüppel erzeugt in dieser Weise. Also das geht auf keinen Fall. Nur was ich meinte ist und was glaube ich die Menschen auch hier sind, jeder ist natürlich lustvoll auch an einem Inhalt interessiert. Und jeder, der hier ein Gründer ist und der was auf die Wege bringen will, hat ja ein inhaltliches Ziel. Er ist ja begeistert, er brennt für irgendetwas, was er auf den Weg bringen will. Nur die Frage ist immer, wenn ich nur in die eine Richtung gucke, nach außen gucke und nicht meine eigenen Kräfte immer wieder angucke und sozusagen meine Batterien auflade in dieser Hinsicht, dann geht etwas verloren, dann verbrenne ich zum Teil möglicherweise und das wäre schade. Dann irgendwann zerfleddert man sich und darum möglichst früh Teile, ein Ritual mit einbauen, wo ich mir Zeit für mich selbst nehme und dann vielleicht auch eben gucken, wo kann ich das mit anderen zusammen machen. Das scheint mir ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt. Nochmal zu den Bibliotheken. Als Nicht-Experten, ich bin nicht Philosoph und nicht Gestalttheoretiker, aber als jemanden, der so von außen drauf scheint, fällt einem doch auf, dass diejenigen, die etwas zu sagen hatten in der Geschichte, gerade auch zu solchen geistig-spirituellen Werten, waren eigentlich nicht die, die in Bibliotheken saßen, sondern die, die sich in die Einsamkeit zurückzogen. Noch nicht alle. Also das würde ich nicht sagen, dass ja. Das alle gemacht haben. Es ist sicher, in die Einsamkeit zurückziehen, das ist ja häufig, die das auch längere Phasen gemacht haben. Also ich habe selbst den Prozess mitgemacht. Ich habe zum Beispiel gemerkt, als ich eine Zeit lang im Kloster war, in einem Kloster war für mich alleine, habe ich nach dieser Zeit gemerkt, dass ich wirklich mehr Ideen hatte. Also das stimuliert die Kreativität, weil ich das Alleinsein, nicht das Lesen in der Bibliothek, sondern das Alleinsein stimuliert. Natürlich stimulieren mich auch Bücher, wenn da plötzlich jemand was Tolles geschrieben hat und dann fällt mir gleich eine neue Idee ein. Das ist auch ein Weg. Aber dieses sich Zeit nehmen für sich selbst, nicht umsonst in vielen Unternehmungen in Japan, gehen die Manager regelmäßig in die Klöster und nehmen sich dort Zeit, eben genau dafür, um wieder sich zu sich selbst zu kommen, auch ein Stück Kreativität wieder sich zu erarbeiten. Wie weit das dann funktionalisiert wird, da brauchen wir jetzt nicht drüber zu diskutieren. Nochmal die Frage, was können wir daraus entnehmen? Die meisten hier sitzen vor einer Idee, meistens kommen sie auch nicht so richtig vorwärts, oft drehen sie sich so im Kreis, vor allem wenn sie alleine sind. Einfach mal spekulativ, was könnte Spiritualität in so einem Kontext bewirken? Na, wenn ich mich im Kreis drehe, das ist ja das Typische, dass ich immer wieder geistig in dieselben Fallen laufe. Wenn ich mich im Kopf immer wieder drehe, dann heißt das, dass ich immer wieder mir Fragen stelle und ich komme wieder immer auf dieselben Antworten. Und das geht dann immer weiter und dann setze ich mich noch mehr unter Stress und dann versuche, dass mir noch was einfällt, dann bestrafe ich mich innerlich selbst, dass ich nicht noch eine neue Idee habe. Und so kommt ein Kreislauf zustande, der nicht besonders gut ist. Das heißt, dieses zu unterbrechen, das wäre der Punkt. Und einen regelmäßigen Rhythmus zu haben, indem ich sage, ich nehme mir einer bestimmten Tageszeit ein Stück Zeit für mich selbst, ich ziehe mich zurück, ich setze mich hin, versuche meinen Geist mal leer zu machen und es werden Ihnen auffallen, das ist ungeheuer schwer. Das ist ungeheuer schwer, wirklich mal einfach nur zu sitzen und nicht dieselben Bahnen zu denken. Und das ist etwas Hilfreiches, weil es den Geist einfach frei macht. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass dann häufig neue Ideen auch entstehen können. Ich denke, das war ein ganz gutes Schlusswort.